Und Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, auf die Spitze des Pisga, der gegenüber von Jericho liegt. Da zeigte ihm Jahwe das ganze Land, Gilead bis nach Dan, ganz Naphtali und das Gebiet Ephraims und Manasses, sowie das ganze Gebiet Judas bis zum westlichen Meere, das Südland und die Jordansaue, die Ebene der Palmenstadt Jericho bis nach Zoar. Und Jahwe sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob eidlich verheißen habe, indem ich sprach, deinen Nachkommen will ich es verleihen. Ich habe es dich mit eigenen Augen schauen lassen, aber hinüber sollst du nicht gelangen. Und Mose, der Knecht Jahwes, starb dort im Lande Moab, wie Jahwe gesagt hatte, und man begrub ihn im Tale im Lande Moab, gegenüber von Beth Peor, aber niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb, seine Augen waren nicht erloschen und seine Frische nicht geschwunden. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen Moabs 30 Tage lang, erst dann war die Zeit des Weinens und Trauerns um Mose voll. Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geiste der Weisheit erfüllt, weil Mose seine Hände auf ihn gelegt hatte, und die Israeliten gehorchten ihm und handelten so dem Befehle gemäß, den Jahwe Mose gegeben hatte. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf, wie Mose, mit dem Jahwe von Angesicht zu Angesicht verkehrt hätte, in Anbetracht aller der Zeichen und Wunder, die er als Abgesandter Jahwes in Ägypten am Pharao und allen seinen Untergebenen, sowie an seinem ganzen Lande getan hat, und in Anbetracht aller der gewaltigen Stärke und furchtbaren Macht, die Mose vor den Augen von ganz Israel betätigte.